Kundgabe 4831. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.2.1950. Bekennen vor der Welt. Aussprechen des Namens Jesu. Bekennet euch zu mir und zögert nicht, offen meinen Namen auszusprechen, so eure Stellungnahme zum Glauben und zu mir gefordert wird. Denn das Bekennen mit dem Herzen zieht mich selbst an eure Seite. Und dann fällt jede Furcht von euch, und ihr redet offen und ohne Scheu über Glaubensdinge, über meine Lehre, über mein Wirken an und in euch selbst und auch über die Zukunft. Ihr reißet dann eine Mauer nieder, die Mauer des Stillschweigens, hinter der sich viel verbergen kann und die darum geeignet ist zur Verschleierung der Wahrheit. Redet furchtlos, wo es auch immer sei, denn ich selbst führe euch dorthin, wo ihr aufgefordert werdet, mich zu bekennen. Es vergeht keine lange Zeit mehr, bis euch die Welt verspotten wird, die ihr noch glaubet an Gott, an ein Leben nach dem Tode. Denn die Weltmenschen fallen immer mehr ab, und es ist ihnen alles unwirklich, was ihnen nicht sichtbar oder greifbar ist. Es bildet sich eine offene Feindschaft heraus von diesen Weltmenschen zu den Gläubigen, die als ständiges Angriffsziel sich kaum gegen Feindseligkeiten schützen können. Doch es soll euch dies nicht ängstlich machen. Es muss so kommen, weil die Zeit erfüllet ist, wo eine Scheidung stattfindet von den meinen und den Anhängern meines Gegners, der jeglichen Glauben an mich zu ersticken sucht und dem sie hörig sind. Doch wisset, dass ich selbst bei euch bin, im Geist sowohl als auch sichtbar, wo es nötig ist. Wisset, dass ihr weit stärker seid als jene, und mögen sie euch auch zahlenmäßig überlegen sein. Denn so ich an eurer Seite kämpfe, werdet ihr niemals besiegt werden können. Doch offen und ohne Scheu müsstet ihr für mich eintreten, auf dass der Feind erkenne, wer euch mit Kraft versieht. Denn es wird offensichtlich sein, dass ihr außergewöhnliche Hilfe erfahret. Sprechet nur meinen Namen vollgläubig aus, so ihr bedrängt werdet. Haltet euren Angreifern meinen Namen entgegen. Rufet mich mit Herz und Mund und fürchtet keine irdische Macht. Und allen, die guten Willens sind, die mein sein wollen, werde ich Kraft verleihen, wie ich es verheißen habe. Im Namen eures göttlichen Erlösers habt ihr eine Waffe, die wahrlich nicht übertroffen werden kann, weil, wer zur Endzeit den Glauben an mich aufbringt, meine ganze Liebe besitzet. Und wer mich bekennet vor der Welt, der beweiset mir auch seinen unerschütterlichen Glauben, und seiner nehme ich mich ganz besonders an. Ihr werdet sehr bald dazu gezwungen werden, euch zu bekennen oder abzulehnen. Dann werdet nicht ängstlich vor weltlicher Macht, sondern gedenket nur meiner Worte. Wer mich vor der Welt bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater bekennen. Ihr werdet zum Entscheid gezwungen werden für Jesus Christus oder wider ihn. Dann bekennet ihn freudig vor der Welt. Denn nur durch Jesus könnet ihr zu mir gelangen. Nur durch den Glauben an sein Erlösungswerk und seine Hilfe könnet ihr mir nahe treten, dem Vater, dessen Liebe sich mit allen vereinigen will, wie sie sich vereinigt hat mit Jesus, der die Welt erlöset hat von der Sünde durch seine große Liebe. Amen.